Kundgabe 3300. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.10.1944. Zerstörung der Schöpfungswerke und seine Folgen. Alles, was euren Augen ersichtlich ist, bezeugt euch die Liebe Gottes. Es ist entstanden, um dem gefallenen Wesenhaften zu helfen, um es aus seinem gesunkenen Zustand wieder zur Höhe zu führen. Und darum ist jegliches Schöpfungswerk als ein Ausfluss der göttlichen Liebe anzusehen und muss demnach auch geachtet und gewertet werden. Es darf nichts mutwillig zerstört werden, was Gott erstehen ließ, weil dann die Bestimmung dessen, die Zweckerfüllung, verhindert wird. Und es darf auch nicht ein Menschenwerk zerstört werden, was eine Bestimmung gleichfalls zugewiesen bekommen hat. Die Bestimmung, einen dienenden Zweck zu erfüllen. Denn jeglichem Schöpfungswerk, das durch den Willen Gottes entstanden ist, ist diese Bestimmung zugewiesen. Ansonsten es die Höherentwicklung des Wesenhaften nicht fördern könnte. Und ebenso sind auch menschlich entstandene Schöpfungen zu bewerten ihrer Bestimmung nach. So wie sie die gleiche Aufgabe haben, wieder zu nützen, so wie sie in irgendeiner Weise dienen, dem Mitmenschen oder auch anderen Schöpfungen, tragen sie auch zur Weiterentwicklung des Wesenhaften bei und sie erfüllen ihren Zweck. Solche Schöpfungen zu zerstören, bedeutet ein Unterbrechen des Entwicklungsganges des Geistigen und kann niemals vor Gott gerechtfertigt werden. Wie überhaupt ein jedes Zerstören der Materie als Beweggrund die Liebe haben muss, um vor Gott gerechtfertigt zu sein. So also eine Zerstörung vor sich geht, um nützliche Gegenstände zu schaffen, die den Menschen zuträglich sind, die einen dienenden Zweck erfüllen, ist diese Zerstörung in der Liebe zum Nächsten begründet. Jede sonstige Zerstörung aber ist Frevel. Frevel am Nächsten und an Gott, der durch seine Macht Dinge erstehen ließ, die wahrlich einen anderen Zweck haben, als dem Vernichtungswillen der Menschen anheimzufallen. Und dieser Frevel rächt sich schwer. Was an Materie zerstört wird unter der Triebkraft des Hasses und der Lieblosigkeit der Menschen gegeneinander, das müssen die Menschen auch entgelten, sowohl rein irdisch, da ihnen Dinge verloren gehen, die ihren dienenden Zweck ihnen gegenüber erfüllten, als auch geistig und letzteres in besonders leidvoller Art. Denn es ist Geistiges frei geworden, wider seinen Willen und vorzeitig. Und dieses Geistige bedrängt alles Wesenhafte in seiner Umgebung, besonders aber den Menschen, indem es ihm ständig vor die Augen seiner Seele tritt, das heißt, ständig seine Gedanken beschäftigt mit den verlorenen Dingen und dies der Seele außerordentlich schädlich ist, weil sie dadurch gehemmt wird in ihrer Entwicklung. Sie wird vom geistigen Streben zurückgehalten, ihre Sinne werden stets auf das Irdische gelenkt, und so können die Schöpfungen für einen Menschen zur stillen Qual werden, so sie ihm fehlen, so sie dem menschlichen Vernichtungswillen zum Opfer fallen. Jegliche Schöpfung soll geachtet werden, die das Werk Gottes oder des Menschen ist, der nur aufbauend tätig sein will. Das zerstörende Prinzip aber zeigt sich im Wirken des Gegners von Gott. Und dieser wütet zurzeit in der Welt. Er bestimmt die Menschen zu gottwidrigem Vorgehen gegen seine Schöpfungen. Er hat in den Menschen den Vernichtungsdrang geweckt, weil sie bar jeder Liebe sind und den Sinn und Zweck der Schöpfung nicht mehr erkennen. Und es wird dies böse Folgen nach sich ziehen. Denn diesem Vernichtungswerk der Menschen als Einfluss der bösen Macht wird Gott ein Vernichtungswerk entgegensetzen, das weit größer ist, jedoch nur in der Liebe Gottes begründet ist. Er wird das Geistige befreien aus endlos langer Gefangenschaft, das willig ist, den Gang auf Erden in dienender Weise zu gehen. Er wird die feste Materie lockern, auf das dem menschlichen Zerstörungswillen Einhalt geboten wird, und die irdischen Schöpfungen von den Menschen als das anzusehen gelernt werden, was sie sind, als Mittel zur Entwicklung, sowie sie ihre dienenden Funktionen ausüben können. Es wird dieser göttliche Zerstörungsakt die Menschen noch weit schwerer treffen, doch es ist dies nötig, auf dass sie wieder in das rechte Denken zurückgeleitet werden, auf dass sie achten und schätzen ein jegliches Schöpfungswerk, auf dass sie seine Bestimmung erkennen und sich wieder aufbauend betätigen. Denn dies allein ist göttliche Ordnung, dass alles, was ist, zur Höhe schreitet und dass auch jegliches menschliche Schöpfungswerk eine Entwicklung des Geistigen gewährleistet. So wie es seinen dienenden Zweck erfüllt, so wie es aus dem Willen des Menschen zu helfen hervorgegangen ist. Amen.